Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des einzigen Podcasts, den du zum Thema Social Media und Internettrends hören solltest. Mein Name ist Jonathan Kemper, vor mir sitzt Mika Baumeister. Hallo Mika. Hallo Jonathan. Das klang schon sehr lasziv. Ja, worum geht's heute überhaupt? Was machen wir hier? Das musst du jetzt eigentlich beantworten, ne? Ja. Ich meine, prinzipiell ist es ja dein Konzept. Es war meine Idee, das kann man schon so ruhig sagen. Aber es ist ein Baby, das wir zusammen großgezogen haben. Also groß ist es also ja wir noch sind nicht ja wirklich. Noch, eben, wir sind es ja ist, noch dabei. Es ist ja noch sehr, es ist schon noch so ein kleiner Fleischklumpen, aber ich denke, die ersten Haare und die ersten Zähne sind gesprossen. Kann man so sagen, ne? Okay. Immerhin sitzen wir jetzt hier und fangen wirklich an zu produzieren, ne? Tatsächlich, ja. Wir haben schon mal eine kleine Testaufnahme gemacht, die aber eigentlich nie das Licht der Welt erblicken sollte. Wo wir schon mal ein bisschen unsere Moderationsskills ausgetestet haben und probiert haben, worüber man überhaupt reden kann und wie lange man dafür braucht. Ja. Auch außerhalb von Skype. Außerhalb von Skype, genau. Wir sitzen hier in einem qualitativ hochwertigen Studio. Und das hört man natürlich auch. Und allein dadurch wird diese Sendung gut. Ja, wenn ich jetzt dem Jonathan einen Kuss zuwerfe, dann bekommt man das natürlich direkt mit. Richtig. Nein, was machen wir? Wir wollen in diesem Podcast in 30 bis 40 Minuten wöchentlich über Social-Media-Themen sprechen. Sprich Facebook, Twitter, vielleicht auch ein bisschen Snapchat. Was es sonst noch so gibt, was gibt's noch? App.net? Ja, ist ja leider gerade gestorben. Ja, gerade gestorben, genau. Stellt den Dienst ein in, ich weiß nicht, wenigen Wochen, Monaten. Ich weiß es nicht. Hast du genau. Das mal aktiv genutzt? Nee. Also Account klar, aber so ist das. Ja, und wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Themen hier vorbereitet. Das sind zum einen Fake News zum Beispiel, auf Facebook gerade ganz stark. Dann wollen wir sprechen über Fake News von einem Verlagshaus namens Springer, a.k.a. Bild. Was da so passiert ist mit Fokus vielleicht auch. Mhm. Und wir haben ein wenig was zu Snapchat vorbereitet. Genau, dann geht es auch wieder um Facebook und die Monetarisierung von Live-Videos. Und dann noch ganz frisch das Thema, dass Twitter seine Entwicklerplattform an Google verkauft. Exakt. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein bisschen was Witziges. Ich meine, man kann ja nicht die ganze Zeit ernst bleiben, ne? Richtig. Also gerade wir nicht. Gerade wir nicht. Ja, nun gut. Wollen wir anfangen oder möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, vielleicht, was machen wir überhaupt? Also, ja, was machen wir so abseits von diesem Podcast? Ach ja, das ist eine gute Frage, ne? Also, ich bin derzeit Redakteur und schreibe des Öfteren über technische Themen. Tatsächlich. Ja, alles, was Smartphones, Laptops, Computer, schlag mich tot angeht und auch ein bisschen Software, dann speziell nochmal Drohnen, respektive Quadcopter und Virtual Reality. Und bei Twitter findet man mich unter @mb4umi, das A war schon weg, deswegen leider kein mbaumi. Oder einfach nach Mika Baumeister suchen. Jupp, was mit dir? Genau. Ja, man findet mich eigentlich am besten unter meinem Klarnamen Jonathan Kemper. Ich bin wie Mika auch eigentlich im Netz viel unterwegs und schreibe da auch viel rein. Und woher kennen wir uns denn? Also ich glaube, wir studieren zusammen. Ich glaube auch. Naja, wir machen zusammen Technikjournalismus und lernen da zu 20% neue Sachen. Klingt schon ein bisschen fies, ja. Nein, also ist schon sehr sinnvoll, dieser Studiengang. Und hier haben wir uns kennengelernt, hier wollen wir uns jetzt in nächster Zukunft ein wenig aufbauen, ein bisschen mehr lernen noch und dann hoffentlich in Zukunft auch professionell in diesem Bereich bleiben. Genau. Und deswegen fangen wir schon mal an, hier Medien zu produzieren, die vielleicht auch mal ein bisschen was von dem Alltäglichen weg sind, weil Videos erstellen kann jeder und Texte schreiben kann auch jeder, ne? Wer macht denn einen Podcast heutzutage? Genau, Podcasts sind vor allem in der deutschen Medienwelt komplett unterbesetzt und vor allem auch in Richtung Social Media. Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Ich lese hier Korrektiv. Was ist Korrektiv? Korrektiv. Das ist ein Kollektiv von Korrektivatoren. Nein, dieses Korrektiv ist im Prinzip ein Verbund von mehreren Journalisten, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel irgendwelche Themen, die gerade durch die Medien gehen, ein bisschen zu zerfleischen und nachzugucken, ob das denn wirklich alles so stimmt. Sprich, was gibt's denn da alles so Schönes? Sagen wir mal, ich benutze den Begriff Fake News einfach schon mal, denn hier darum geht's ja auch bei dieser Meldung. Ist auch am griffigsten einfach. Genau, das ist ein Begriff, den kennt man inzwischen. Ich meine, der ist ja seit einem Monat, glaube ich, sehr stark vertreten in den Medien auch. Ja, ich würde sagen, schon länger, eigentlich das ganze Jahr 2016 über. Ja, aber nicht bei weitem nicht so aktiv wie jetzt gerade hier auch seit der Trump-Wahl jetzt zum Beispiel, würde ich mal so behaupten, ja. Genau, und Korrektiv soll ja, wie bekannt wurde, für Facebook ein wenig die Beiträge ich sag mal in Anführungszeichen, filtern. Ist natürlich die Frage, wie das jetzt so wird. Also grundsätzlich ist es nun mal so, dass seit neuestem, seit 2 oder 3 Facebook-Versionen von der Software halt beim Handy und auch auf der Desktop-Version, kann man als Nutzer Links als Fake News markieren und an Facebook weiterleiten. Tatsächlich nutzen die auch den Begriff Facebook. Nutzen die auch den Begriff Fake News. Ja, tatsächlich. Also wenn du jetzt mal an deinem Handy gucken wollen würdest, dann musst du natürlich nicht das machen. Das mache ich natürlich nicht live. Ja, aber dann kannst du da auf Facebook und dann im Dropdown-Menü, dann kannst du sagen, ich möchte das nicht lesen und dann kannst du da neben, ich glaube, Spam und Pornografie und Schlag mich tot, was es noch alles gibt, kannst du dann Fake News auswählen. Und dann wird das wohl offenbar überprüft. Und ich habe ja auch so einen schönen Screenshot hier reingemacht. Also Facebook hat schon vorgeschlagen, wie es dann aussehen soll. Es soll nicht komplett geblockt werden, was da geschrieben wurde, sondern es wird als erstes mal so ein Infokasten gezeigt, dass es einen Disput gibt, also dass Leute nicht mit dem übereinstimmen, was da drin steht. Und bevor man dann auf den Link klickt, steht dann nochmal, bevor du diesen Bericht lesen möchtest, möchten wir dich nochmal darauf hinweisen, dass Independent Fact Checkers, also Unabhängige, in diesem Beispiel dann Korrektiv zum... Genau. Gibt es genau. noch andere eigentlich? Nee, ich glaube, Korrektiv soll das exklusiv übernehmen. Also aber nur für den deutschsprachigen Raum? Ja. Okay. Ne? Also, das ist... Wo haben sie sich denn schon Externe geholt? Bei den ganzen Beleidigungen und so. Da ist ja eine Unterfirma von Bertelsmann beteiligt, diese Kommentare zu filtern. Die unterstützen halt da. Und das ist... Also, die beide, ne? Also, einmal diese Zensur von Kommentaren, in Anführungszeichen wieder Zensur, und die ja, Anmerkung zu Weblinks, dass die möglicherweise Fake News sind, rufen natürlich die Aluhutträger auf den Plan. Ja? Und ist ein sehr kritisches Thema, weil wenn Mutti Merkel jetzt bei Korrektiv anruft und sagt, es ist eine Fake News, dass ich der CDU angehöre, dann macht Korrektiv das ja auch bestimmt. Ja? Und deswegen, also ich weiß nicht, wie siehst du das Thema denn? Was ist bei dir der Eindruck? Ja, also ich meine, du hast vorhin schon den Begriff Zensur reingebracht und ich denke, das ist auch genau der Punkt. Das ist auf jeden Fall ein gefährliches Thema. Gleichzeitig aber auch sehr wichtig für eine ja immer weiter sich durch Social Media informierende Generation. Denn ein großer Teil, ich kenne gerade leider nicht die genauen Zahlen, sagt dann, ja, wie informierst du dich denn? Ja, durch Facebook. Richtig. Es ist halt schon schwierig, dann auf eine externe Newsseite zu gehen und sich konkret zu informieren. Also es ist auf jeden Fall Aufwand, wenn man eh schon den ganzen Tag bei Facebook abhängt. Gleichzeitig ist Facebook aber auch eine Art Feedreader, denke ich. Auf jeden Fall. Ich hatte letztens eine Mitstudierende hier hatte gesagt, dass sie erst bei Amazon durch die Artikel scrollt und dann nachher die gleichen Artikel bei Facebook sieht. Und sie meinte, dass Facebook da ganz böse ist. Hat aber gleichzeitig nicht verstanden, dass es Werbung ist. Also auch das ist, ne, also wie ist immer kritisch, diese Sichtweise halt zu verstehen, dass man Werbung nicht mehr von normalen Beiträgen unterscheiden kann. Aber ich glaube, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von, ja, ich sag immer ganz gerne Normalsterblichen, aber es ist halt echt kritisch, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es einen großen Informationsbedarf. Auf jeden Fall. Und auch einen großen Informationsmangel, alleine jetzt schon bei personalisierter Werbung und wie Cookies funktionieren. Und ich plädiere immer für Medienkunde in der Schule oder irgendwie sowas. Ja, auch das kann man natürlich da super mit reinbringen. Ja, denkst du, das wird kommen? Oder ich hoffe es. Einfach also, als Teil in den Informatikunterricht vielleicht auch eingebaut. Wenn Informatik Pflicht wird, ja. Nein, ich finde das echt, also Medienkunde sollte für jeden, auch für Non-Informatiker sehr wichtig sein. Auch dieses Cookie-Beispiel bringt auch irgendwie gerade in der Online-Welt natürlich eine gewisse Tragweite mit. Deswegen grundsätzlich finde ich dieses Thema sehr, sehr wichtig und nicht nur für Informatiker. Und vielleicht kann man ja irgendwie so eine Projektwoche noch zusätzlich machen oder so, wo man dann halt über sowas spricht. Genau. Ja, passend zum Thema Fake News. Hatten wir auch, ich bin morgens aufgewacht und lese bei Twitter, die NPD wurde verboten. Du stehst erst um 10 Uhr auf? Also schon um 10 Uhr heißt das dann wohl eher. Ich bin ja Kreativer und Content Creator, da darf man ja eigentlich erst nach 12 Uhr frühestens aufsperren. Ach so, so einer bist du also. Genau. Ja, stimmt. Was ist dir da passiert? Ja, da gab es einen, naja, also im Prinzip, wurde es als Schrödingers NPD-Verbot bezeichnet. Ja, der Begriff Schrödingers NPD-Verbot ging da ein bisschen durch Twitter, denn die Push-Nachrichten bezogen sich einerseits dann auf das NPD-Verbot und dann 2 Minuten später ging es dann, ja, NPD wurde doch nicht verboten. Ungefähr genau. Mit dem gleichen Wortlaut, dass das Bundesverfassungsgericht beides wohl getan hat. Genau. Was ist denn jetzt eigentlich? Ist die NPD verboten oder nicht? Nee, ist sie nicht. Ist nicht verboten. Aber ich bin mir auch ganz ehrlich, das ist mir erstens vollkommen wurscht und zweitens, ich meine, die 0,5% sozusagen, die sollen da gerne bleiben. Ne? Also es bringt ja nichts, die radikalen Parteien zu verbieten. Ich würde sowohl links als auch rechts nichts verbieten. Okay, ich glaube, wir werden zu politisch. Ja, genau. Das ist ein Teil für einen anderen Podcast, der hier unter Umständen demnächst entstehen wird. Denn wir sind ja Techniker. Genau. Passend zum Technik-Fake News ging es um einen angeblichen Leak von dem Galaxy S8. Oh weia, das gibt's doch gar nicht. Ja, tatsächlich. Da hat ein finniger Twitter-User hat sich einfach mal ein Foto von einem Galaxy S7 genommen und das als Galaxy S8 gefotoshoppt und dann in Caps Lock drüber geschrieben, dass es angeblich Fotos davon sind. Relativ schnell wurde das dann gebastelt und wurde gesagt, ey, das wurde gefotoshoppt. Natürlich, schöner Slang, den du hast, gebastelt. Das hat allerdings einige Nutzer nicht davon abgehalten, das Foto trotzdem zu teilen und zu sagen, ja, ich bin mir zu 99% sicher, dass das S8. Ja, richtig. Auch ohne Quellen anzugeben. Das ging dann bei Twitter natürlich auch in der deutschen Tech-Sphäre, sage ich mal so, relativ schnell rum. Und es gibt natürlich auch einige Leute, die das recht schnell entdeckt und debunked haben, um bei diesem englischen Slang zu bleiben. Zum Beispiel der Lars Awesome, LS Awesome heißt er auf Twitter, und der schreibt dann auch ganz eindeutig, was er von diesem, wer war das, Aino Review oder so? Kilian war das. Ja, ist ja das Gleiche, oder? Naja, der hat auf jeden Fall dann recht schnell auch bemerkt und 2 Minuten lang gegoogelt, dass das Bild wohl offenbar kein echtes ist, und hat dann auch ganz klar geschrieben, du kleines Licht willst Leaks vor Verge, MKBHD und Co. haben. Hat er schon recht. Ja, Leaks sind vor allem auch in der Technikwelt ein sehr wichtiges Thema. Und ich meine, dadurch werden auch viele News gemacht. Auf jeden Fall. Denke ich mal. Gerade auch vor wichtigen, wir hatten jetzt gerade erst die CES und schon Wochen davor ging es immer wieder, hast du im Feedreader gelesen, oh, wurde schon wieder geleakt. Ja, schön, dass du auf die CES anspielst und nicht auf die iPhone 10, 11, 12, 13, die ja demnächst kommen werden. Das ist ja wohl ein ganz kleines Thema im Vergleich zu der CES. Und bald kommt da dann der MWC. Der Mobile World Congress Anfang Februar in Barcelona. Auch eine wichtige Messe für internationale Hersteller, um Geräte vorzustellen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da sind wir auch schon wieder sehr technisch geworden, dafür, dass wir eigentlich bei Social Media bleiben wollten, ne? Naja, kleine Exkurs an Nisha. Genau. Also wenn ihr des Öfteren hier zuhören werdet vielleicht, dann werdet ihr merken, dass wir beide Techniker sind und auch in diesem Themengebiet gerne etwas mehr reden. Aber grundsätzlich soll es natürlich trotzdem bei Social Media bleiben. Ja, da passt eigentlich das nächste Thema gar nicht zu. Na, eigentlich gar nicht, das stimmt. Denn der Fokus wurde von der Bild verklagt. Und es ging wohl um worum ging es da? Bild Plus. Um Bild Plus. Ja, Bild hat ja seit einem halben Jahr oder so, oder seit einem Jahr schon? Ich weiß es gar nicht. Kann auch seit einem Jahr schon sein. Eine Paywall eingeführt. Ich glaube schon, unter dem Namen Bild Plus kann man da für einen kleinen Betrag monatlich ein paar Beiträge mehr lesen, die dann normalerweise erst ein bisschen später rauskommen oder irgendwie sowas. Und da ist der Bild wohl aufgefallen, dass Focus des Öfteren mal Copy and Paste betreibt. Ja, die haben wohl des Öfteren auch direkt nach dem Launch diese Artikel abgeschrieben und zweitverwertet. Jetzt ist nur die Frage, war es wirklich eine Zweitverwertung oder ist es die journalistische Aufmerksamkeit, die halt jeder Redakteur mitbringt? Also wurde da speziell einer drauf abgestellt, das abzuschreiben, oder ist es halt der... Fällt das unter Recherche? Genau, ist es der Lauf der Dinge, der sowieso eingehalten wird? Ja, ich persönlich bin, ich glaube, ich habe in meinem Vodafone-Vertrag ein Bild-Plus-Abonnement integriert, oder ich glaube, ich kann wählen zwischen dieser und Bild-Plus. Ich nutze beides nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, was Bild Plus eigentlich für Inhalte hat. Ist das jetzt das typische Boulevard-Gedöns oder ist das wirklich tatsächlich Longform? Puh, also ich glaube, Longform Boulevard ohne investigativ. Ach so. Also um die drei Begriffe da mal mit reinzubringen. Okay. Aber warum wir darüber überhaupt sprechen, ist, hat auch einen Social-Media-Grund. Nämlich hat Extra 3 dazu auch was geschrieben und auch viele andere, die sich darüber lustig gemacht haben. Meldung war halt, Bild verklagt Focus Online wegen Inhaltediebstahl und die Antwort ganz klar, Bild meint Inhalte zu haben. Ja, also da war Extra 3 auch bei Weitem nicht der einzige Kanal, wo das rumging. Mit 217 Retweets ist es in der deutschen Landschaft schon gar nicht so unerheblich, dieses Thema gewesen. Ja, da wurde sich schon wieder drüber lustig gemacht. Das gibt's doch gar nicht, dass die Twitter-Sphäre so schadenfreudig ist. Wie kommt das eigentlich? Ein Nutzer schreibt, natürlich hat Bild Inhalte, Fußballergebnisse, Nacktbild für Opie und die Lottozahlen. Wetterbericht. Und den Wetterbericht. Richtig, aber damit können wir das jetzt, glaube ich, auch schon abhaken. Ja, also, ich glaube, dem muss man ja auch nicht unbedingt so eine große Plattform. Ja, richtig. Das ja, selbst Thema ist deins, können wir uns sehr gut. Ja, es geht um Snapchat. Aber ich fürchte eigentlich, das ist fast dein Thema. Ich habe es gefunden bei der gnadenlosen Recherche. Aber ich nutze Snapchat. Eher schlecht als recht. Also ab und zu schon. Ich habe die App täglich auf, sage ich mal so. Ja. Weil mich die ganzen Nacktbilder natürlich furchtbar interessieren. Ja, ich habe sie auch täglich auf, weil du mir dauernd irgendwelche Snaps schickst. Ja, die Nacktbilder, genau. Genau. Nein, aber die Studienergebnisse, die liegen in deiner Hand. Was ist denn da passiert? Was hat das mit Instagram zu tun? Ja, ich persönlich bin eigentlich der kleinere Snapchat-User. Aber es geht um die erste große Snapchat-Studie im deutschen Raum, die von der Hochschule Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur Wilder angestellt wurde. Wilder ist vielleicht manchen ein Begriff, ist nämlich mitgegründet oder zumindest ist jetzt der Geschäftsführer Oz von Waititi, dem ehemaligen größten YouTube-Kanal Deutschlands und auf jeden Fall erfolgreichsten YouTube-Kanal Deutschlands. Trotzdem haben sie aufgehört. Weiß nicht warum. Doch nein, sie wollten sich anderen Aufgaben widmen. Ja. Oz hat eben diese Digitalagentur ins Leben gerufen. Und ja, die Studie, es gab über 1600 Befragte. Ich meine, bezeichnend dafür sind natürlich, dass über zwei Drittel davon weiblich war und zwischen 14 und 19. Und ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe, die Snapchat eigentlich hat. Auf jeden Fall. Wenn man sich die Filter mal anguckt, da hast du ja einen süßen Hund neben einer süßen Katze und dann gibt es noch eine Fee und Schlag mich tot und sowieso und überhaupt. Aber diese Filter sind halt wirklich ein riesiger Faktor, der junge Mädels anziehen soll und es auch tut. Das ist also genau die Hauptzielgruppe getroffen, ja. Kann man so sagen. Deshalb ist Snapchat natürlich auch sehr interessant für so ein kauffreudiges Publikum und interessant für Unternehmen. Witzig ist eigentlich das Verhältnis, dass zwar fast jeder Zweite einen werblichen Filter mal genutzt hat, jeder Dritte sogar eine dieser Sponsored Geo-Lenses, diese Sponsored Lenses, die nur an bestimmten Orten funktionieren, zusammen mit deinem, mit deinem GPS-Signal. Aber trotzdem folgt nur jeder Fünfte überhaupt irgendeinem Unternehmen. Ja, wenn die Unternehmen halt nur Quatsch veröffentlichen, ist das schon in Ordnung. Ne? Was müssen Unternehmen denn veröffentlichen, damit, das ist eine gute Frage. Damit die ein richtig gutes, knalliges, poppiges Video oder Insights in die Firma, sagen wir mal, ich bin Coca-Cola und möchte den Kunden bzw. den Snapchat-Nutzern die Firma weiter zeigen. Da macht man ein schönes Video, aha, ich bin der von Coca-Cola und ich laufe durch die Firma und alles ist schön und knallig und bunt und witzig. Dann würden Leute bestimmt auch der Firma folgen. Ja, jetzt auf einer Konferenz wurde für Unternehmen ja festgelegt oder es wurde vorgestellt, was besonders gut kommt. Mhm. Das sind nämlich einmal diese Insider-Infos, dass die Nutzer erfahren, okay, so wird mein Schuh produziert, so arbeitet das Team. Hm. Und gleichzeitig sollte man auch ein immer wiederkehrendes Snapchat-Team installieren, sodass man irgendwie einen Bezug zu den Gesichtern hat. Stimmt. Folgst du einem Unternehmen? Jein, Medienunternehmen. The Verge macht auf Snapchat relativ viel. Tatsächlich, auf der CES zum Beispiel machen die pro Tag. Ich meine, die Videos dürfen ja, glaube ich, nur 20 Sekunden lang sein oder 16. Und die machen jeden Tag haben jeden Tag da 10 Minuten Content produziert. Sind einfach durch die Messe gelaufen, haben die Spectacles aufgehabt, also diese speziellen Brillen mit Kamera drin. Die haben jede Menge produziert. Es war, eher semi-professionell, aber vielleicht macht man auch das. Man kann Snapchat ja auch nicht unbedingt professionell machen und das ist ja auch genau das Interessante an Snapchat, dass du diese private Ebene hast und dass der auch nur ein Smartphone in der Hand hat und nicht seine 4.000-Euro-Kamera. Trotzdem bin ich an dieser Stelle dann lieber auf der Seite unterwegs, die diese 4.000-Euro-Kamera benutzt. Also sind natürlich unterschiedliche Qualitätsansprüche, die man stellt und das sollte man auch nicht vernachlässigen. Tja. Witzige Sache. Ich glaube, ich folge keinem Unternehmen, aber ich habe mich mal nach ganz rechts geswiped. Oh Gott. Und diese komischen Stories da durchgelesen, diese magazinartig aufbereiteten Beiträge. Ich glaube, von Mashable habe ich letztens eingelesen. Also kann gut sein. Ja. BuzzFeed ist so auch stark vertreten. Ja, die ganzen Celebrity-Seiten eigentlich. Grundsätzlich. Es ist natürlich einfach, das zu konsumieren, weil es für dein Smartphone optimiert ist. Du musst keinen Sound anhaben, was bei YouTube anders ist. Mhm. Und genau. Ja, das kann man mal eben an der Bushaltestelle so mitnehmen. Dauert nicht lang. Man, ist halt man auch kann wieder, eine eigene Geschwindigkeit quasi bestimmen. Sind halt auch wieder weibliche Themen, 14 bis 19. Ne? Also die perfekte Strandfigur oder so bleibt mein, ja, das ist auch wieder abnehmen. Auf jeden Fall sind es sehr zielgruppenoptimierte Beiträge, auch sehr viel Celebrity. Also sprich, wenn jetzt die Miley Cyrus irgendwas Neues macht, dann steht das da direkt und hui, tolle Sache. Ja. Okay, genug Snapchat. Richtig. Kommen wir zurück zu Facebook. Das, was wir ganz am Anfang schon mal angesprochen hatten, es geht nämlich um die Monetarisierung von Facebook Live-Videos. Hast du schon mal live gestreamt bei Facebook? Ich selbst nicht, ich war aber dabei. Der Marc Kreuzer von Mobile Geeks hat zum Beispiel auf der Gamescom mal live gestreamt und war auch eine Woche danach bei einem Insta-Walk dabei, wo er dann das, ich glaube, Honor 8 oder so mal vorgestellt hat. Da war ich dann Kamerakind. Also direkt gestreamt selbst nicht, aber ich war dabei, ich weiß, wie es funktioniert. Und ist Facebook, sind die Live-Videos bei Facebook ein Konkurrent zu Periscope? Auf jeden Fall. Oder haben die einfach auch ganz andere Zielsetzungen und Gründe? Nee, ich glaube, bei Periscope ist das Problem, dass du noch eine extra App brauchst. Während Facebook einfach, zack, du öffnest Facebook und siehst im Newsfeed, ah, da ist ja jemand live. Und du bekommst bei vielen Seiten halt auch noch eine Benachrichtigung, wenn die live gehen. Das ist ein nicht zu vernachlässigbarer Faktor, weil gerade diese Benachrichtigungen sind auch nicht filterbar ordentlich und die gehen alle durch. Und das heißt, wenn du eine Seite mit 3000 Likes hast und ich sag mal 1500 die Benachrichtigungen pünktlich sehen, hast du halt eine extreme Reichweite, die du bei einem normalen Beitrag niemals bekommen würdest. Genau, auch gerade als Privatperson hat man meistens mehr Facebook-Freunde als Twitter-Follower. Richtig, das auch noch. Ja. Genau, und Sinn der Sache ist, dieses Format ein bisschen attraktiver zu machen für die Unternehmen auch noch. Also neben dieser großen Reichweite, die geboten wird, gibt es dann auch noch diese Werbepausen, die dann vielleicht dem Content Creator in diesem Fall auch noch einen Nutzen geben. Es gibt noch keine Zahlen, wie viele Prozent Facebook davon nimmt, wie viele Prozent weitergeleitet werden. Aber wenn wir jetzt einen Stream haben, der ein bisschen länger ist, also mir fällt jetzt als konkretes Beispiel die Heise Show ein, die wird, glaube ich, sonntags um 12 Uhr gestreamt, das sind 2 Stunden Live-Übertragung. Da wäre es schon ein schöner Zugewinn, wenn da 2-3 Mal irgendwie eine Werbung zwischendurch läuft bei 100 Zuschauern. Ist jetzt nicht ewig viel, aber es ist eine Zahl und lohnt sich vielleicht. Kann ich auch als Privatperson die das da Kohle reinholen oder prüft das Facebook? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber im Artikel stand was davon, dass das nur für Seiten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ist natürlich bei einer Privatperson dann auch immer eine Frage der Abrechnung. Also wie will Facebook das abrechnen, ohne jetzt irgendwie in steuerliche Probleme zu rennen? Das ist ja sowieso immer das Problem, wenn man Geld im Internet verdient. Ne? Wie man das dem Steuer... Neuland und so. ja. Nee, mal genau. Klar macht. Die Frage ist nur, warum kommt Facebook auf die Idee, das bei Live-Videos zu machen, aber nicht das bei normalen Videos vorher zu spannen? Also normale Videos werden ja schon immer abgespielt, wenn du durch die Timeline gehst und diese Option nicht deaktiviert hast, ausdrücklich. Warum sind da keine Werbeblöcke davor? Das würde mich fragen, weil da wird auch viel Geld fließen und zwar viel mehr als bei Live-Videos, weil wie viele Live-Videos gibt's? Ja, vielleicht kommt das noch, aber vielleicht ist das auch erstmal jetzt ein Test, weil ich meine, es gibt wesentlich weniger Live-Videos als tatsächlich normale Videos. Ja. Und gleichzeitig, vielleicht ist das auch ein Thema von wegen Content-Klau. Denn auf Facebook wird ja geklaut wie sonst was. Was, wirklich? Ja, tatsächlich. da gibt es so ein paar Beispiele wie Made My Day oder... Oh ja, Faktastisch, Mantastisch, genau. Aber ich meine, so ein Live-Video kannst du ja schlecht klauen. Das stimmt. Nee, aber dann mache ich doch ein Wasserzeichen drüber, anstatt Werbung zu schalten, oder? Tja, das fasst ziemlich gut zusammen. Wird sich zeigen, was da alles passiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob sich das vielleicht auch rentiert. Die Frage ist halt nur, wie viele Leute sehen diese Livestreams? In der Regel nicht allzu viele. Ja. Das Größte, was ich, glaube ich, gesehen habe, war vom Breitscheidsplatz. Da hat ja, ich glaube, die Berliner Zeitung oder sowas live berichtet, 10 Minuten, nachdem der LKW da reingerauscht ist. Ja. Und da waren, glaube ich, auch zwischenzeitlich 25.000 Leute auf dem Stream, haben sich das angeguckt. Also da wird es sich dann lohnen, so makaber dieses Thema Werbung bei so einem Thema dann ist. Ne? Die moralische Verwerflichkeit, da kann man aber auch so streiten. Bei so vielen Zuschauern vielleicht schon. Wer weiß. Ja. Okay, wir wollen in der Zeit bleiben. Richtig. Und ich denke, das Thema ist auch soweit abgefrühstückt. Das kam gestern ganz frisch rein, denn Twitter verkauft Fabric an Google. Fabric war mir bis dahin noch kein Begriff. Ehrlich gesagt, Fabric ist nämlich die Entwicklerplattform von Twitter. 2014 wurde sie akquiriert, soweit ich weiß. Und Fabric ist verantwortlich für die Einbettung von Tweets, was man auf vielen Seiten mal sieht, oder auch gleichzeitig für das Einloggen über Twitter. Dass du dich mit deinen normalen Twitter-Login-Daten irgendwo wo anmelden kannst, ohne jetzt ein neues Konto anzulegen. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch. Ich nutze manchmal Twitter dafür, manchmal meistens eher Google, wenn es angeboten wird, aber niemals Facebook. Aber gut. Was heißt das für Fabric? Was heißt das vor allem auch für Twitter und was heißt das für Google? Das ist eine gute Frage, ne? Also für Fabric würde ich stelle nur gute Fragen, ehrlich gesagt. Das brauchst du mir nicht sagen. Ja, wir sind jung, charmant und lügen gerne, ne? Ja. Immer richtig, habe ich noch vergessen. Ja. Was heißt das für Fabric? Ich denke mal, mehr Geldmittel auf jeden Fall. Mhm. Denn Twitter macht eigentlich nur Verluste. Kann man so sagen. Wodurch verdient Twitter Geld? Eigentlich nur durch die Sponsor-Tweets. Ich glaube schon. Und seit kurzem gibt es ja auch, glaube ich, immer wieder Livestreams auf der linken Seite, die man da sich kaufen kann. Und du kannst natürlich einen Trend dir auch kaufen. Stimmt, was man immer wieder sieht. Ja. Ja. Hm. Jetzt gerade ist keiner online, aber ich hatte letztens noch welche gesehen über ein Auto oder sowas. Hm. Und, ja, Mobilfunkanbieter sind da sehr, sehr gerne platziert. Also was. Jetzt habe ich hier Autos, ganz oben habe ich einen Post von Dell, der gesponsert ist zum Beispiel. Wie macht Twitter Geld? Ja, und Aktien, ne? Und Aktien. Wobei sich das auch anscheinend nicht so ganz lohnt derzeit, sage ich mal so. Ja, ist das jetzt schon der Anfang vom Ende, wenn Twitter einen wichtigen Teil an Google verkauft? Übernimmt Google irgendwann Twitter komplett? Haben wir schon mal drüber gesprochen, beim ersten Pilot tatsächlich, ne? Ja. Also, was passiert mit Twitter eigentlich? Wie kann sich Twitter weiterentwickeln, die Aktionäre zufriedenstellen, ohne jetzt den elenden Tod eines Yahoo-Konzerns zu sterben, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt, seit kurzem. Wie heißt also mal irgendwas mit A, ne? Puh, keine Ahnung. Ja. Genauso irrelevant, wahrscheinlich irrelevanter als Yahoo. Ich würde sagen, das ist eine Resteverwaltung, was da jetzt gegründet wurde. Hm. Aber Fabric, der Normalsterbliche hat von diesem Begriff oder von dieser Firma wahrscheinlich noch nie was gehört. Es ist aber tatsächlich ein relativ wichtiger Teil von Twitter, ja, der auch für viele Sachen verantwortlich ist. Ne? Also die kümmern sich um die API von Twitter, und wenn man jetzt sich sozusagen diese API verspaßt an Google und Google sagt, aha, wir verbinden jetzt wieder nicht mehr ordentlich, kann das schon ein Schuss in den Ofen sein. Nee, also grundsätzlich, Twitter plant wohl weiterhin in TweetDeck zu investieren. Mhm. Auch in die öffentliche API, die ja doch sehr mächtig ist. Auf jeden Fall. Also gerade wir als angehende Journalisten sollten wissen, wie man mit dieser API umgehen soll, weil da wirklich sehr viele Infos zu finden sind, auch von Location her und all so einem Scheiß. Und auch viele Tools darauf beruhen. Genau. Und das ist unglaublich wertvoll, auch für die Recherche zum Beispiel. Was heißt's jetzt für Twitter? Tja. Gute Frage, Mika. Jetzt darf ich das auch mal sagen. Freut mich, dass du das. Sonst gibst du nur die Antworten. Ja, also ich denke, wir können da jetzt keine fundierte Prognose anstellen. Dafür sind wir zu wenig in diesem Development drin. Genau, ja, da müssen wir uns vielleicht einen Informatiker dazu holen. Haben wir an dieser Location natürlich durchaus die Möglichkeit. Zugriff zu, ja. Aber ist immer die Frage, ne? ist halt dann auch schon wieder sehr, sehr spezifisch, dieses Thema. Ja. Weil für den normalen Social-Media-Nutzer ist es natürlich völlig egal. Genau. Für Otto Normal Twitterer ändert sich nichts. Richtig. Bis Twitter in Alphabet aufgenommen wird. Zum Beispiel. Genau. Okay, wir sind schon fast am Ende der Sendung und wollen uns eigentlich noch so ein bisschen einem etwas weniger ernsten Thema widmen. Denn es gab einen Tweet. Also, es war eigentlich ein Shitstorm, der sich, da, wo gibt's das denn? Sich da zusammengebraut hat. Da ist Twitter ja die perfekte Anlaufstelle für. Mhm. Denn eine gewisse Ad-Drogenkartell. Allein der Nick schon, ne? Also, AKA, wir wollen ja auch nicht haten jetzt. Nein. AKA Mathilda hat getweetet, es geht nicht um Geschmack, sondern dass ein Mensch, der öfter als einmal im Monat eine ganze Pizza isst, essgestört ist. Ich finde es übrigens schön, dass du die Kommas da ergänzt hast oder Kommata oder wie auch immer man das gerne hört. Ich habe keine Kommata. Es geht nicht um Geschmack, Komma, sondern dass ein Mensch, ach so, Komma, der öfter... Ja, der Tweet, ja, wurde leider, der Tweet wurde leider inzwischen gelöscht. Deshalb muss ich das aus einem Screenshot vorlesen. Und ja, da gab's sehr, sehr witzige Antworten auch drauf. Und es wurde relativ schnell klar, dass dieser Drogenkartell doch sehr noch unreflektierter ist als wir. Gibt's doch gar nicht. Das, ja. Wie viele Pizzen hast du dieses Jahr schon gegessen? 3, 4? Ja, ich glaube. Das ist ein Monat jetzt, ne? Ich glaube, ich bin bald zweistellig. Ja, gut. Ich hatte doch einen sehr, sehr großen Pizzakonsum. Vor allen Dingen ging ja in den letzten Tagen auch so ein schönes Bild rum, ich weiß nicht, wo es ursprünglich herkam, von Jodel oder so, wo es dann hieß, der Jahreskonsum eines deutschen Menschen liegt, eines Deutschen liegt bei 12 Pizzen oder so. Für mich ist das Jahr 2017 schon gelaufen. Ja, genau. Ja, aber sehr schön fand ich dann auch die Reaktion, ja, dann ganz viele Fotos von Pizzen in die Timeline zu spülen. Kann man deshalb machen, ne? Props an die Twitter-Community. Auf jeden Fall. Auch mal bei einem etwas lockereren Thema, sage ich mal so, ne? Weil sonst kann das ja ganz schnell ausarten, sage ich mal so, bei, ich meine, es gibt immer linke Leute, die gerne die rechten Leute triggern, in Anführungszeichen, und da geht die Diskussion dann erst richtig los, was zum Teil richtig nervig werden kann. Oder wenn das Ganze auf richtig Hass besteht und nicht nur hier wie sowas Kleim hier, dann geht natürlich die Post ab. Naja, um nicht mit so einem negativen Gefühl von des Hates, den ihr durch euch fließen lassen müsst, ja, rauszugehen, haben wir noch den Hashtag der Woche, nämlich Hashtag Kaffeefilme. Den fand ich doch sehr, sehr erheiternd, der wohl von letztem Jahr neu aufgebrüht wurde. Oh nein, wie lange hast du für den überlegt? Nee, den hatte ich schon vorher getwittert und ich fand's witzig. Und da gibt's zum Beispiel so Tweets wie James Bond 007, ein Kännchen Trost. Oder ein Quantum Trost, ja, genau. Oder drei Cappuccino für Aschenbrödel. Die Tribute von Starbucks. Oh, weia. Denn sie wissen nicht, was sie brühen. Der ist gar nicht so schlecht. Die sind alle fantastisch. Also schaut auf jeden Fall in den Hashtag Kaffeefilm rein. Du guckst gerade bei Top, ne? Ich guck, ja, natürlich guckt bei Top. Richtig. Die glorreichen Böhnchen. Ziemlich beste Bohnen. Ja gut. Das James Bond 007, gemahlen, nicht gekapselt. Boah, ey Leute. Also damit ich jetzt hier nicht den Vorleser spiele, schaut auf jeden Fall rein. Das ist ein sehr empfehlenswerter Hashtag. Wenn ihr mal weg von den Katzenbabys und weiß ich nicht. Aber das ist doch schön. Da will ich doch gar nicht weg. Ja gut, das stimmt auch. Aber wenn es euch mal schlecht geht, schaut bei Hashtag Kaffeefilm rein. Richtig. Gut, damit sind wir auch eigentlich schon am Ende der ersten Sendung. Vielen Dank, falls ihr bis hierhin dran geblieben seid. Falls ihr bis hierhin geskippt habt, geht sofort zurück und hört euch alles an. Richtig, ganz wichtig, alles anhören. Wir hatten auf jeden Fall, hatten wir Spaß. Ach komm, sind wir ehrlich, Spaß. Ne? Komm, das war schon. Wir hatten viele Amps. Vielleicht müssen wir daran noch arbeiten. Nee. Hast du recht. Freut mich auf jeden Fall, dass du als Zuhörer vielleicht bis an diese Stelle gekommen bist und wir werden diese Tradition jetzt erstmal aufrechterhalten, mal ein bisschen weiter gucken, uns vielleicht noch ein bisschen besser vorbereiten, was für Themen wir denn reinnehmen können. Genau, wenn ihr und Twitter-Wünsche habt, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr uns die gerne twittern. Ja, Twitter-Wünsche gehen natürlich auch. Es gehen auch Facebook-Wünsche und Snapchat-Wünsche, genau. Und App.net-Wünsche. Richtig. Und wenn ihr als Account der Woche gefeatured werden wollt. Account der Woche sind diese Woche wir beiden natürlich. Genau. Also nochmal @jo_ke. Genau, und @mb4umi. Exakt. In diesem Sinne, Ciao, bye bye und bis nächste Woche. Wir hören uns.